die Sonne, Staub auf der Straße, weit ist der Weg zu dir. Heiß brennt die Liebe in meinem Herzen, darum fahr ich zu ihr. In ihren Briefen hat sie geschrieben, sie ist so sehr allein. Die Sehnsucht hat mich zu ihr getrieben, bald werd ich bei ihr sein. In San Diego, San Diego, Liebe und Glück im Sonnenschein, sie wartet dort auf mich allein. In San Diego, San Diego will ich sein. Weiß sind die Häuser und blau ist der Himmel über der Stadt am Meer. Bunt sind die Straßen und Menschen, die eilen wie Schatten um uns her. Und wir zwei gehen Hand in Hand durch die Straßen dieser Stadt. Nichts auf der Welt, was außer der Liebe für uns Bedeutung hat. In San Diego, San Diego, Liebe und Glück im Sonnenschein, sie wartet dort auf mich allein. In San Diego, San Diego will ich sein. San Diego, San Diego, Liebe und Glück im Sonnenschein, sie wartet dort auf mich allein in Zeit.